المنتج في دين بني نوزن بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب الشركة أو الشركة والوكالة أو الشركة والوكالة. الشركة أو الشراكة نقول الحالة التي تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا، وأن أريد الشركة بين الورثة في المال والوكالة بفتح الواو وتكسر الوكالة، يعني وهو مصدر وكالة مشددا بمعنى التفويض، بمعنى التفويض والحفظ، وتخفف فتكون بمعنى التفويض، وهو شرعا إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. هذا الباب داخل في مسألة، في مسائل كثيرة، ليس خط في مسألة البيوع، ولكن بارك الله فيكم في البيوع أكثر، في البيوع أكثر، لأنه له علاقة بالأمر الذي يمتلكه الإنسان. فأما الشراكة فهي أن يتشارك اثنان أو أكثر في ملك معين، بحسب الأصل أن يكون كل واحد بالنصف، ولكن قد يكون أيضا بنسب أكثر، وكذلك تكون الربح والخسارة. لا يجوز يا أخوة أن يكون من فقط في الربح، لأنه يصبح هذا ريبة. وأما الوكالة فهي التفويض، فإقامة الشخص غيره، يعني أنت تفوض أحد غيرك يقوم مقامك بحيث أنه يمثلك إما مطلقا، هذا تسمى وكالة عامة، وإما مقيدا، وكالة خاصة أو وكالة خاصة. على هذا سيدور الكلام اليوم. بارك الله فيكم. زي ما خن ضايته بإذن تعالى من دم بوخ فون البيوع فون هاندل بوخ ودا كوف ون فكوف. Und zwar wir sind in Kapitel 9 von diesem Buch, und zwar Kapitel الشركة أو الشركة أو الشركة. Das heißt Partnerschaft im Handel oder Gesellschaftler im Handel. والوكالة das heißt Bevollmächtigung, Vollmacht sozusagen oder Bevollmächtigung. الشركة bedeutet Partnerschaft im Handel, das heißt zwei Leute oder mehr haben ein Vermögen und sie zahlen oder sie beteiligen sich entweder mit gleichen Prozenten oder mit verschiedenen Prozenten. Und wenn man mehr hat, dann bekommt man auch mehr. Und bei Verlust und bei Gewinn ist die gleiche prozentuale, sage ich jetzt, Bestimmung. Das heißt, eine Person gibt 70%, der andere 30%, dann bekommt man 70% vom Gewinn und 70% vom Verlust. Und 30% vom Gewinn, 30% vom Verlust. Und das nennt man Asharika, das wird Sharaka. Zwei Leute Partner werden in einer Sache, oder dass sie zum Beispiel Gesellschaftler werden, die sind mehrere oder zwei Personen. Aber Al-Wikala, Al-Wikala oder Al-Wakala, das ist die Bevollmächtigung, dass jemand bevollmächtigt wird, entweder Generalvollmacht nennt man das, oder Vollmacht bezüglich einer Handlung. Also das kann man geben Vollmacht bezüglich, angenommen, bezüglich Kaufen eines Hauses oder Verkaufen eines Hauses nur. Aber wenn man General Vollmacht gibt, dann heißt das, dass je eine Person dich genau vertritt in allen Themen, die du verwaltest oder in dein Vermögen. Und das wird um diese beiden Themen heute gesprochen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und wir fangen bei dem ersten Hadith. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم والحديث ضعيف والله تعالى أعلى والحديث ضعيف ولكن معنى الحديث عموما إذا تشارك اثنان فإن الله يحفظهما ويرعاهما ويمدهما سبحانه وتعالى إذا بينا وكانا من الأمناء أما إذا خان أحدهما الآخر فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤيدهما ولا يحفظ هذا الأمر وهذا الحديث بارك الله فيكم مرسل عن الحارث ابن شريد وعله الدارقطني كذلك فالحديث ضعيف والحديث الضعيف لا يعول عليه في الشر انتبهوا لهذا بارك الله فيكم بارك الله فيكم دي erste Überlieferung das ist Überlieferung Nummer 818. Und zwar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sagt, sinngemäß übersetzt, ich bin der Dritte von zwei Partnern, solange einer von ihnen nicht untreu wird. Wenn einer untreu wird, dann ziehe ich mich raus. Das ist bei Abu Dawud und bei Al-Hakim. Aber diese Überlieferung ist schwach. Das ist Mursal. Und warum? Weil, Barakallahu fikum, es gibt eine Person, die hieß Sa'id ibn Hayyan. Und eine Person heißt Al-Harith ibn Shuraid. Und diese Überlieferung kann man nicht als authentisch einstufen. Aber trotzdem, wenn das nicht authentisch ist, was bedeutet das? Die Bedeutung heißt, Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt und hilft zwei Leuten, wenn sie Partner werden im Handel oder überhaupt im Vermögen. Aber wenn einer von ihnen untreu wird, dann Allah subhanahu wa ta'ala schützt das nicht oder unterstützt dabei nicht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wa an Sa'ib al-Makhzumi radiyallahu anhu annahu kana sharikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thati fajatihi faqal مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح السائب المخزومي بارك الله فيكم هو السائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وعمر إلى زمن معاوية رضي الله عليهم وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة قبلها في أول الإسلام وفي رواية لابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية حتى قبل الإسلام كان شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يماري ولا يداري أي كان عدل كان هذا الرجل عدل ففيه بارك الله فيكم جواز الشراكة حتى لو كان مع غير المسلم لأنه لا يوجد شيء يمنع والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه شارك هذا الرجل وفيه كذلك أن الأنبياء كانوا يعملون وفيه أن الشراكة كانت موجودة قبل الإسلام فأقرها الإسلام بارك الله فيكم حديث أخ 119 السائب المخزومي erzählte oder Entschuldigung von Asa al-Makhzumi, er war Partner vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor der Botschaft. Vor der Botschaft. Und am Tage der Befreiung von Mekka kam er. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Herzlich willkommen, mein Bruder und mein Partner. Mein Bruder und mein Partner. Das Hadith bei Imam Ahmed, bei Abu Dawud und bei Ibn Majah. Es gibt auch eine Version, der Prophet sagte ihm: Herzlich willkommen, mein Bruder und mein Partner. Er war treu. Er war treu. Das wird vor dem Islam. Und der Prophet bei Ibn Majah, der Prophet sagte ihm: Du warst mein Partner vor dem Islam, in der Jahiliyyah Zeit. Barakallahu fikum, As-Sa'ib, er ist As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Er hat den Islam in Mekka, nach der Befreiung von Mekka oder zur Befreiung von Mekka angenommen. Und er ist alt geworden bis zur Zeit von Muawiyah radhiyallahu anhu. As-Sa'ib war der Partner von unserem Propheten vor dem Islam. Und auch am Anfang des Islam, nach der Botschaft. Und später hat er den Islam angenommen. In diesem Hadith, oder aus diesem Hadith können wir lernen, man kann auch Partner nehmen, wenn der Partner auch kein Moslem ist. Es ist kein Problem. Hauptsächlich, man muss treu sein. Man muss treu sein. Zweitens, in vorislamischer Zeit gab es auch diese Partnerschaft im Handel und der Islam hat das bestätigt. Der Islam hat das bestätigt, indem der Prophet Muhammad sallam sagte: Mein Partner. Und er hat ihm gesagt: Du warst mein Partner in Jahiliyyah. Das ist Barakallahu fikum hier diese Überlieferung auch. Und es geht darum, dass man Partnerschaften abschließen darf mit auch Nicht-Muslimen, solange man treu ist und man kein, sage ich jetzt, kein Problem macht. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث. هذا الحديث ضعيف، بارك الله فيكم. هذا الحديث ضعيف كما في الإرواء، ولكن فيه أيضا مثل الشراكة فما فيه. بارك الله فيكم. عبد الله بن مسعود ساكت. Ich, Ammar und Sa'd, wir haben Partnerschaft abgeschlossen bezüglich was wir in Badr, was wir in Badr als Beute bekommen können. Dies war diese Überlieferung ist schwach. Und weil das schwach ist, brauchen wir hier nicht so viel zu diskutieren. Aber eins ist Fakt, das geht auch um Scharaka, das geht auch um Partnerschaft in bestimmten Vermögenarten. Das ging hier um Sklaven. Das ging hier um Sklaven, weil Sa'd zwei Sklaven gebracht hat und Ammar und Mas'ud haben nichts gebracht. Auf jeden Fall, Daif Hadithe brauchen wir nicht zu behandeln. Wallahu ta'ala ala. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه، ولكن الحديث ضعيف كذلك. وفيه طبعا مسألة الوكالة أو الوكالة، والوكالة أمر معروف في ديننا، فما يحتاج يعني مثل هذا الحديث حتى لو كان، لأن الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. حديث 821 جابر بن عبد الله رضي الله عنه sagte: Ich wollte zu Khaybar. Ich wollte zu Khaybar. Dann bin ich zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Er sagte mir: Wenn du zu meinem Beauftragten in Khaybar kommst oder zu meinem Vertreter oder Bevollmächtigten in Khaybar kommst, dann nimm von ihm 15 Wasq. 15 Wasq, al-Wasq, das sind 60 Sa. Al-Wasq, die sind 60 Sa. Diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und Diese Überlieferung eigentlich ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und wie schon wir immer diese Regel haben, schwache Hadithe brauchen wir nicht als Beweise zu nehmen. Aber das geht hier um Bevollmächtigung, Beauftragung. Und sowieso, das geht in unserer Religion, dass du jemanden beauftragst, für dich etwas zu erledigen. Es ist kein Problem. وعن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم الحديث معروف مشهور بارك الله فيكم وقد مر معنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي لكي يشتري له بدينار أضحية فذهب عروة فاشترى شاة بدينار فباعها بدينارين ثم اشترى شاة للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالشاة ومعه الدينار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالدينار الآخر فهذا بارك الله فيكم فيه مسألة التوكيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بأن يشتري له أضحية فاشترى عروة وعروة تصرف في مالي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ففيه مسألة الوكالة أو الوكالة كما ذكرنا بارك الله فيكم وفي أحكام أخرى تكلمنا عليها في بابها عروة البارقي رضوان الله عليه حتى أتسيل دستقوفيت محمد صلى الله عليه وسلم إن بأفقاكت هات ودا إن بفلشتكت هات dass er für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Opfertier, Opferschlachttier kauft. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm ein Dinar, eine Goldmünze gegeben. Urwa radhiyallahu anhu ist zum Markt gegangen. Er hat ein Ziege oder Schaf, er hat ein Tier gekauft, dann hat er das verkauft, radhiyallahu anhu, und er hat für 2 Dinar. Und dann hat er nochmal ein Schaf gekauft für 1 Dinar und er kam zum Propheten Muhammad sallam und er hat ihm Schaf gegeben und 1 Dinar. Der Prophet Muhammad sallam hat gelächelt und er hat ihn bestätigt. Der Prophet Muhammad sallam hat ihn bestätigt. Das Hadith des Bukhari ist bekannt. Wir haben diese Überlieferung schon behandelt. Barakallahu fikum. Das heißt, es ist kein Problem, jemanden zu bevollmächtigen oder zu beauftragen, für dich etwas zu tun, auch wenn das Kauf und Verkauf ist. Und wenn du jemanden bevollmächtigt hast, dann kann er mit dem Vermögen so, oder das kann das Vermögen so verwalten, wie will. Weil der Prophet Muhammad sallam ihn hier bestätigt hat. Und das ist der Beweis für die Beauftragung oder Barakallahu fikum für die Bevollmächtigung. وعن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة حديث متفق عليه أما تمامه فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها والظاهر أنه بعث عمر لقبض الزكاة وابن جميل من الأنصار قيل كان منافقا ثم تاب بعد ذلك قال المصنف وابن جميل لم أقف على اسمه أي مو معروف من هو ما ينقم أي ما ينكر ليش ينكر وفيه بارك الله فيكم طبعا الحديث المطلوب منا هنا في هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث هو دليل على توكيل الإمام للعامل في قبض الزكاة لقبض الزكاة لأنه أرسل عمر لقبض الزكاة من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم فهو منع هؤلاء الثلاثة هؤلاء يعني ما منعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان أما الأول فقير أغناه الله أما خالد فالعتاد الذي عنده وكذا فهو في سبيل الله وأما العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها علي أي سيعطي أكثر من ومثلها ومثلها معها. على كل بارك الله فيكم، فيه كذلك تحمل الإمام عن بعض المسلمين، يعني تحمل الإمام الزكاة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسلمين. القضية كلها تدور حول مسألة الوكالة التوكيل، مرة وكل في شراء، التوكيل الثاني هو توكيل العامل في قبض أموال الزكاة. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله، حديث أختون ده ترينز فانسك. أبو هريرة رضوان الله عليه زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاد عمر رضوان الله عليه بأفتخك بس إير الزكاة زملت، بس إير الزكاة زملت ده ده فاد بأفتخك ده فون بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم في زمن فون الزكاة كثيرا فون الزكاة. أنا بزون هيس ابن ابن جميل und Khalid ibn Walid und Al-Abbas wollten nicht geben. Der Prophet sagte, wieso will Ibn Jamil nicht geben? Er war doch arm und Allah hat ihn reich gemacht. Aber bezüglich Khalid, er denkt, er hat viel Vermögen, aber Khalid, alles was er vom Beuten bekommt, der gibt das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und bezüglich Al-Abbas, mein Onkel, ich werde Zakat geben, und doppelt oder so wie als Zakat ist, doppelt werde ich das geben. Und die Überlieferung hier, Barakallahu Fikum, das geht darum, für uns ist wichtig, diese Beauftragung, diese Bevollmächtigung, der Prophet Muhammad sallam hat Umar beauftragt oder bevollmächtigt, als Zakat zu sammeln, zu kassieren von den Leuten. Und zweitens, der Imam, das wird der Führer der Muslime, kann eigentlich die Zakat von einer Person selber zahlen. Manche Gelehrten haben gesagt, weil Abbas 2 Jahre vorher gezahlt hat. Aber Allahu alam jetzt, wie hier in diesem Zusammenhang ist. Barakallahu fikum. Das geht hier um die Vollmächtigung. Das erste war mit Urwa al-Bariqi und das zweite ist hier, Barakallahu fikum, bezüglich Umar radhiyallahu alayhi. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله أن يذبح الباقي، أن يذبح الباقي. بارك الله فيكم. هذا رواه مسلم الحديث، وهذا في مسألة الحج، في باب الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده 63 بعيرا صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الباقي العريق، كانت 70 أو كانت 120 أخرى ذبحها علي رضوان الله عليه. وفيه التوكيل في الذبح، يعني يجوز توكل أحد في ذبح أضحية أو في ذبح هدي، هذا كان هدي لأنه هو صاحب الهدي والذابح كان مسلما رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. جابر hat überliefert, dass der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم 63 Opfertiere mit seiner Hand geschlachtet hat. Und dann hat er Ali, die anderen hat Ali gegeben, Ali radhiyallahu anhu hat geschlachtet. Das Hadith ist bei den Sahih Muslim. Das geht darum, Barakallahu fikum, zur Zeit von Hajj. Nach dem Hajj hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam am Ende von Hajj schlachtet man ein Schlachtopfer. Wenn man Umrah und Hajj macht, Qiran, oder wenn man Umrah erstmal macht und dann Tahallul macht und dann macht man Hajj, das heißt Tamattu. Und dann am Ende schlachtet man ein Opfer, Schlachtopfer. Und der Prophet hat selber 63 Kamele geschlachtet. Und dann hat er Ali beauftragt. Das geht hier darum, das Hadith geht nur um dieses Thema. Der Prophet beauftragte Ali radhiyallahu anhu weiterzumachen. Das heißt, du kannst auch jemanden beauftragen, dass er für dich schlachtet. Komischerweise gibt es manche Gelehrten, die gesagt haben, du darfst nicht. Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber gemacht hat. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das ist ein Muslim zum Beispiel, sagt dir, kannst du bitte, wenn du schlachten gehst, kannst du für mich ein Schaf schlachten? Das ist kein Problem, der Schlacht für dich. Soll er deinen Namen sagen? Nicht unbedingt, hauptsächlich die Absicht. Aber manche Gelehrten sagen, der kann deinen Namen sagen, ist kein Problem. Aber das ist nicht unbedingt in diesem Zusammenhang. وعن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. قصة العسيف هذه قصة موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم يا أخوة، وفيها أن رجلا عربيا متزوجا اشتغل عنده ابن رجل آخر، فهذا الابن زنى في امرأة الأعرابي، فسأل الرجل ماذا أفعل؟ قالوا له افديه بمئة شاة ووليدة، يعني اعطيه 100 شاة وخلاص راح الموضوع. فما رضي بذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، اقضي بنا فينا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأقضي بكما بكتاب الله. فالآخر الثاني أبو الولد كان أفقه، كان يعلم آخر، قالوا: أخبرت يا رسول الله بأن علي 100 شاة وليدة فافتديت بها، ولكن سألتها الإعلام، قالوا: الرجم على المرأة وعلى ابنك 100 جلدة وتغريم عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله تغريب عفوا عام. قال: والله لأقضين بكم بكتاب الله. فقال له: يا أنيس، اذهب إلى زوجتي هذا، فإذا أقرت فارجمها. وقال له: أرجع، ترد عليك هذه 100 شاة الوليدة، ترد عليك وعلى ابنك، لأنه ما كان متزوج، جلد 100 جلدة وتغريب عام. وهذا حديث عظيم فيه رد على الخوارج وأهل التكفير الذين يكفرون الناس، لأنه هنا يا أخوة الذين قضوا في أول الأمر قضوا بغير حكم الله سبحانه وتعالى، ليش ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك فيه رد على الخوارج الذين يقولون بتكفير كل الحكام، أو يقولون بتكفير أي واحد إذا لم يقولوا إذا ما قضى بحكم الله أو ما حكم بحكم الله كفر، وهذا كلام باطل، لأنه الآيات: ومن لم يحكم بأنزل الله فمعنى، فهذه آيات عامة، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيها التفصيل، وليس تؤخذ هكذا على ظاهرها كما يفهم بعض الناس الذين لا ما عندهم ريحة من علم، فنسأل الله السلام. إذن ولكن فيه هنا بارك الله فيكم فيه الوكالة في إقامة الحد، ولي الأمر أن يتولى ذلك بنفسه أو أن يوكل غيره ويكون بمنزلة فعله هو. هنا أخذ مسألة المؤلف رحمه الله تعالى، أخذ هذا الحديث دليلا على توكيل الإمام في إقامة الحد غيره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه بتسجلش ديكشيش تفن العسيف، تأسس ديانك دي أبايدم أندغن أبايت تزود دي أبايت فأنا أندغن بيزون دي بروفيت زاكت أنيس كيت سو تسودو فخاو فن ديزا بيزون und wenn sie Sinne bestätigt, dann sollst du sie bestrafen. Al-Hadith ist bei Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Es gab eine Person, der war Arabi, der war von diesen, von den Weiten. Ein junger Mann hat bei ihm gearbeitet. Der junge Mann hat, wal-Iyadu billah, Sinne und Zucht mit seiner Frau, mit der Frau von Al-Arabi, mit der Frau von Chef sozusagen gemacht. Al-Arabi kam zu seinem Vater, zum Vater von dem Mann. Der hat ihm gesagt, er hat das gemacht. Die Leute haben ihm gesagt, okay, der gibt dir 100 Schafe und eine, die schwanger ist, und dann gibt es kein Problem. Der hat ihm die 100 gegeben und die eine, haben gesagt, kein Problem. Der Mann hat gesagt, nein, ich gehe zum Propheten, ich muss ihn fragen. Der ging zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der hat ihm gesagt, wie ist die Sache? Und der Vater von dem jungen Mann war sozusagen, hat mehr Wissen gehabt. Dann hat er gesprochen. Der hat gesagt, mein Sohn hat Sinne, hat Unzucht mit der Frau von diesem Mann gemacht. Und die Leute haben mir gesagt, ich soll das machen. Ich habe das gemacht. Aber andere sagen was anderes. Was soll ich tun? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, und er sagte, oh Prophet, richte zwischen uns mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Er hat gesagt, bei Allah, ich werde zwischen euch richten mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hat er ihm gesagt, Du bekommst deine 100 Schafe oder 100 Ziegen und die Schwangere oder die Tragende bekommst du das zurück. Und dein Sohn muss 100 Peitschen bekommen und ein Jahr muss er verbannt werden. Und dann sagte Anais, gehst du zu der Frau von diesem, von dem anderen und frag sie, wenn sie das bestätigt, dass sie Unzucht begangen hat, dann bestraf sie. Das geht hier um, barakallahu fikum, darum, dass der Imam, der Führer, der Richter der Muslime in Strafen beauftragen kann. Das wird wie Strafgesetzbuch hier. Zum Beispiel, nicht jetzt die ganze Regierung kommt und bestraft die Leute, sondern der Richter, der gibt ein Urteil und es gibt die Polizei, die das vollstrecken oder Vollstrecker. Das heißt, der Imam der Muslime, der Führer der Muslime, Oberhaupt der Muslime, kann auch jemanden beauftragen, die Strafen zu vollstrecken. Und in dieser Überlieferung ist sehr wichtig, weil diese Überlieferung ist gegen diese Leute, Takfiris, die die Muslime vom Islam ausschließen, und gegen Al-Khawarij. Und Schia und Mu'tazila. Weil die Khawarij und Schia und Mu'tazila eine Meinung haben. Die sagen, alle Führer sind Kuffar. Das heißt, alle sind Kuffar. Präsidenten, Könige und sowas, alle sind Kuffar. Und das ist die Aussage von Khawarij. Wal-Iyadu Billah. Das ist nicht von Ahl Sunnah al-Jama'ah. Ahl Sunnah al-Jama'ah sagen, es gibt Tafsir. Das heißt, wir detaillieren. Wir detaillieren in diesem Zusammenhang. Weil hier, das ist ein Beweis. Die Leute, die ihm gesagt haben, gib ihm 100 Schafe, das stimmt doch nicht. Und das war zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber der Prophet hat diese Leute nicht vom Islam ausgeschlossen, obwohl diese Leute, die haben sozusagen gerichtet, aber nicht wie Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und die Ayat, die wir im Koran diesbezüglich haben, die sind alle allgemeine Ayat. Allgemeine Ayat, die sind nicht wie die Führer oder die Richter, die sind für dich und für mich und für alle. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir beten Isha-Gebet, barakallahu fikum. Nach dem Gebet, vielleicht machen wir noch ein Hadith und dann kommen wir zu Ende. Unser Unterricht fängt ab heute 19 Uhr und wir machen so ungefähr 30 Minuten. Barakallahu fikum, dann beten wir Isha und nach dem Isha-Gebet machen wir noch 10 Minuten. Donnerstag machen wir dann nach dem Isha-Gebet, machen wir, bi idhni ta'ala, der arabische Unterricht. So ist besser, damit man nicht lange auch bleibt. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. بكرة قرآن ابني خلاص نحن بنبلش الساعة 7 من 7 للسبعة ونص 7 ونص وخمسة وبعدين حيصير بين المغرب والعشاء بكرة ماني هون ممكن جيبش كان انت ريشت أبقى انت نت شون سكيب غدا ما في درس قرآن يا أخوة لأنه لما جيب إن شاء الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم من بعد شوف هذا سبولا شفستنا من إنترنت أو قوت يمكن خير إن شاء الله شبانا في هذا الهوت نوع نوخ ein bisschen ich möchte nach عشاء ein bisschen weitermachen بارك الله فيكم damit die anderen die nicht wissen eventuell auch im Internet oder hier bei uns in der Moschee. Wir fangen die Unterrichte inshallah ab 19 Uhr. Ja, barakallahu fikum. Al-Dars yabda as-sa'a as-sabi'a. Morgen gibt es nicht, weil ich nicht da bin. Inshallah. Aber dann Donnerstag haben wir 19 Uhr bis 19 Uhr ungefähr 40 oder 19 Uhr 45. Das ist der erste Unterricht. Und der zweite Unterricht danach, Isha, machen wir Arabisch. Dann bin ich nicht lang. Wird mir nicht teilen. Dann bin ich nicht jedes Mal bis um 10 hier bleiben. Khair, inshallah. Und dann später werden wir jetzt inshallah zwischen Maghrib und Isha den Unterricht haben. Das wird leichter sein. Sowieso wird die Zeit umgestellt. Wir machen weiter. Das ging erstmal Kapitel 9. تكلمنا عن الشراكة والوكالة. والآن inshallah سنتكلم عن باب الإقرار. باب الإقرار فيه الإقرار الإنساني على نفسه في جميع الأمور. وهو إخبار الإنسان بما عليه. وهو ضد الجحود يعني ما يكذب الإنسان إنما يقر بالذي عليه وأتى المؤلف بحديث أبي ذر رضوان الله عليه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان وهذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف، ولكن يا أخوة قول الحق هذا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على قول الحق قال الصحابة، يعني ما يحتاج هذا الحديث بالذات، وإنما في حديث أخرى كثيرة تدل على هذا الأمر، وهذا شبه إجماع عند المسلمين. ولكن هل داعي من يقول الإنسان الحق على نفسه؟ طبعا هذه مسألة أخرى، لو ما في داعي الإنسان يعترف على نفسه لو فعل شيء، يعني مو ضروري دائما يقر على نفسه، ولكن الصحيح في المؤمن أنه يثبت ولا يجحد، لأنه إذا جحد كذب، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. كابيتل 10 Das ist die Bestätigung, oder man könnte auch was sagen hier, Al-Iqrar. Das bedeutet, dass man, wenn, dass man nicht verleugnet, wenn man etwas gemacht hat. Geständnis, das ist Iqtiraf. Liebe Bestätigung. Die wahrhaftige Bestätigung. Das heißt, wenn man etwas gemacht hat, dann bestätigt man und sagt, ja, ich habe das gemacht. Da darf man nicht verleugnen. In der Religion. Und der Autor hat eine Überlieferung gebracht, das von Abi Dharr radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte mir, sprich die Wahrheit, sag die Wahrheit, bestätige die Wahrheit, und wenn das auch bitter ist, wenn das auch schwer für dich ist. Und eigentlich in unserer Religion, barakallahu fikum, ist klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Das spricht von Allah nicht außer die Wahrheit. Deshalb muss man die Wahrheit sprechen. Und wenn man die Wahrheit nicht sagt, dann hat man gelogen. Aber immer, du bist nicht verpflichtet als Zeuge immer auszusagen. Du bist auch nicht verpflichtet, wenn du dich belasten würdest, dass du hier sagst. Du kannst nicht aussagen. Das ist auch in unserer Religion und anderen Religionen. Das geht hier eigentlich bei Al-Iqrar, das geht, wir reden über Kauf und Verkauf. Das wird, wenn jemand dir sagt, ich habe dir 1000 Euro gegeben und du hast 1000 Euro genommen, eigentlich musst du sagen, ja, ich habe das bekommen. Aber wenn du sagst, nein, dann lügst du. Dann lügst du. Natürlich, die Überlieferung ist schwach, ja, aber es gibt Teile von dieser Überlieferung, die authentisch sind. Und sowieso, man braucht keine Überlieferungen hier, um das zu bestätigen, dass unsere Religion die Wahrheit zu sagen Pflicht ist. Und dass man das bestätigt, was man natürlich barakallahu fikum gemacht hat oder gesagt hat. Babu al-Ariyah. Babu al-Ariyah. Al-Ariyah mu ma'nat al- kama yifhamha al-Kathir. Al-Ariyah hiya mina al-I'ara. Al-Ariyah hiya mina al-I'ara. وليس من العار وليس من يعني من خلع الملابس. انتبهوا. من عار الفرس إذا ذهب مأخوذة هي، لأن العارية تذهب من يد المعير أو من العار إلى الذي أخذ. ففي الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين. يعني أنا أعطيك شيء يكون عندك تنتفع به، ولكن ملك العين لي أنا مو لك، فأنا أعيرك، مثلا أعيرك قلما، أعيرك شيء. هذا هو باب العارية. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف، ولكن بارك الله فيكم المعنى واضح، المعنى واضح، ألا أنه إذا عرت شيء للآخر على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني أنت إذا عرته للآخر فهو ملك الآخر، ملكك أنت، حتى الآخر يرجع لك ذلك الأمر. بارك الله فيكم. حديث أختم دلتين زوانسك سمر بن جندب رضو الله عليه sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hätte, es ist Pflicht, was man genommen hat, dass man zurückgibt. sinngemäß übersetzt ist das. Also wenn du mit deiner Hand etwas genommen hast, dann ist das sozusagen Pflicht für dich, zurückzugeben. Das ist sozusagen das Recht von den anderen, bis du ihnen das wiedergibst, was du von ihnen genommen hast. Diese Überlieferung ist schwach, ja, aber das ist klar. Wenn ich dir etwas gebe, dann musst du mir das zurückgeben. Und das ist Al-Ariya. Al-Ariya bedeutet, ich gebe dir etwas, ich leihe etwas aus, damit du das benutzt, obwohl das für mich ist. Und dann, wenn du das benutzt hast, dann gibst du mir das zurück. Al-Ariya übrigens im Arabischen versteht man total was anderes. Wenn du einem Araben sagst, Al-Ariya, manche verstehen was anderes. Al-Ariya bedeutet die nackte Frau. Deshalb aufpassen. Nicht, dass man denkt, das geht um Nackte. Das geht hier um etwas auszuleihen. Ja? خير إن شاء الله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود الترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. بارك الله فيكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها إلى أهلها. قالوا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أي لا تجازي بالإساءة من أساء. ما اللي يسيء لك ما تجازي، إلا الذي ظلم ففيك، ففيك. فالإنسان لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فلذلك يا أخوة الإنسان يؤدي الذي عليه ويكون أمينا مع الآخرين ولا يجازي بالإساءة من أساء إليه. يعني إن خانك فلان ما تخنه، وإن سرقك ما تسرقه. سبحان الله، رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن قوم يكفرون هل نكفرهم، قال لا، فالذي يزني بنساء المسلم ما يزنى بنسائه، والذي يقتل المسلمين ما ما ما يقتل الرجال كذا فقط لهذا الأمر، إنما عندنا عدل، عندنا عدل في ديننا. ما وجه وجه المناسبة هنا؟ وجه المناسبة أنه إذا استعار منك أحد شيء فهذه أمانة، فيجب أن ترجعها ولا تخن فيها. هذا أمانة، والله تعالى أعلم. أبو هريرة رضوان الله عليه يبليفط أبو هريرة رضوان الله عليه يبليفط البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته أدي الأمانة إلى من ائتمنك. Wenn jemand dir etwas anvertraut hat, dann musst du ihm das zurückgeben treu, wie er dir das gegeben hat. ولا تخن من خانك. Und wenn jemand, und sei treu, oder du darfst nicht untreu werden, wenn jemand auch mit dir Untreue gemacht hat. Was bedeutet das? Das ist bei Abu Dawud Tirmidhi und das ist Hassan und Sahih, diese Überlieferung ist authentisch. Das heißt, du sollst immer treu sein, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran befohlen hat. Allah befiehlt euch, dass ihr das Anvertraute an die Leute weiter, an die Leute, die das sozusagen verdienen, weiterzugeben. Das heißt, du bist Arbeiter, du musst treu sein auf deiner Arbeit. Du bist Verkäufer, da musst du treu sein. Du bist angestellt, da musst du treu sein. Und so weiter. In allen Bereichen. Und wenn jemand mit dir Schlechtes macht, dann darfst du nicht Schlechtes mit ihm machen. Aber aufpassen. Das heißt nicht in allen Fällen. In bestimmten Fällen schon. Du kannst dich rächen. Du kannst dich verteidigen in diesem Zusammenhang. Das heißt, eine Person, der macht mit dir immer schlecht. Und immer zeigst du Geduld. Am Ende hebst du deine Hände und sagst, oh Allah, breche diese Person. Die Leute sagen, wieso machst du mit Gebet gegen ihn? Das ist nicht gut. In manchen Fällen schon. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das Schlechte nicht liebt, subhanahu wa ta'ala, dass man auch ein Bit so, ein Bittgebet macht. Außer in einem Fall, wenn jemand mit dir Unrecht getan hat. Aber im Islam, wenn jemand mit uns Unrecht getan hat, dann dürfen wir nicht Unrecht tun. Wir müssen Geduld zeigen. Wenn jemand mit uns untreu ist, dann dürfen wir nicht mit ihm untreu werden. Wir bleiben treu, weil wir mit allen, nicht mit den Leuten. So ist die Regel in unserer Religion. Es geht hier darum, wenn jemand dir etwas ausleiht, oder dich, wenn jemand dir etwas ausleiht, dann musst du ihm sein Zeug, seine Sache, was er dir gegeben hat, zurückgeben und du sollst treu sein. Nicht zum Beispiel jemand gibt dir etwas oder vertraut dich etwas an oder dir an und dann gibst du ihm nicht zurück. Sagst ja, das ist doch mein Vermögen, mein. Sagst ihm, ist mir egal, du bekommst es nicht. So bist du untreu und iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das geht um dieses Prinzip in diesem Hadith. Das ist sehr schönes Hadith. Das ist sehr schönes Hadith, barakallahu fikum. Abdi al-amanata ila man i'tamana. Wa la taqad man khanak. Shaykh al-Islam Mutaymiyyah rahimahullah ta'ala. Als man ihm die Frage gestellt hat, es gibt Leute, die uns vom Islam ausschließen. Dürfen wir sie auch vom Islam ausschließen? Der hat gesagt, nein. Nein. Weil wir nach Koran und Sunna handeln, nach Maßstab der Religion. Wenn jemand deinen Bruder getötet hat, du darfst nicht seinen Bruder töten. Wenn jemand deine Schwester vergewaltigt hat, du darfst nicht seine Schwester vergewaltigen. Diese Sachen sind von Jahiliyya, was manche Leute heute sagen. Aber bei uns im Islam ist, wenn jemand Fehler gemacht hat, dann trägt er die Last für die Fehler, was er begangen hat. Nicht alle Leute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So aufpassen, barakallahu fikum, in diesem Sinne. Wa an ya'la ibn Umayyah qal, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha atatka rusuli, fa'atihim 30 dir'a. Qultu ya Rasulullah, a'ariyatun madmunah, au 'ariyatun mu'adda? Qala bal 'ariyatun mu'adda. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban. صحابي يعلى بن أمية أو ابن منية قال لما يأتيك رسولي أعطيه 30 درع، الدرع اللي تستخدم للوقاية من السهام وللوقاية من السيوف. طيب قال له مضمونة، يعني ضامنها أنت، ضامنها فقط أو تؤديها فقط حتى لو كان فيها تلف. قال انتبهوا هنا، المضمونة التي تضمن ان تلفت بالقيمة، يعني إذا تلفت خربت فتعطي قيمتها، هي مضمونة. المؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة، ما تعطي حق الأصلي. طيب هذا القلم إذا كان مضمون، عارية مضمونة، تذكر القلم عارية مضمونة، فإذا خرج من هون أو مثلا صار في شيء تعطيني حقه الأصلي حتى أستطيع أشتري مثله. أما المؤداة أعطيتك إياه فترجعه لي، فيه شيء تحاول تصلحه، تؤديه فقط، ترجعه مع بقاء العين وليس الضمان بالقيمة. بارك الله فيكم. يعلى ابن أمية رضوان الله عليه زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت مية wenn meine Botschafter zu dir kommen oder meine Gesandten zu dir kommen, dann gib ihnen 30 Schutzwesten. Diese Schutzweste, was man früher getragen hat. Schutzschilder. Oder Schutzpanzer, sagt man. Der sagte, oh Prophet, ist das Ausleihe, die garantiert wird? Oder Ausleihe, die, heute sagen wir, gewährleistet wird? Subhanallah. Der sagte, gewährleistet. Subhanallah. Rawahu Ahmad, Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i. بارك الله فيكم. فيندو it was nice. وده فيندو فيندو يمن it was gibs. Auch nice. Dann sollst du mit ihm das ab besprechen. Du sagst ihm, wenn das kaputt geht, dann holst du mir Neues. Oder du gibst mir den Preis dafür. Dies nennt man garantiert. Das bedeutet Ausleihe, die garantiert wird. Das andere gewährleistet. Das heißt, du gibst mir das Gleiche zurück, aber du gibst mir das, wie du das von mir genommen hast. Das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Das, ist, das haben wir in der Religion. Da wird diese Garantie und Gewährleistung zu haben. Haben wir. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مطمونة رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه. طبعا صفوان أسلم بعد الطائف فاستعار منه دروع وكان للسماء أسلم كان سيد قومه فكانت 30 إلى 40 درعا تقريبا قيل 80 على كل ما يهم. فسبحان الله قال له غصب يعني تأخذها مني بالقوة؟ قال له لا عارية مضمونة أستعيرها وإذا تلفت أرجع لك قيمتها أدفع لك. فلما سبحان الله يا أخوة انتبهوا فلما أراد تلف منها شيء فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه فقال له لا يا رسول الله إني أرغب في الإسلام. شوف صفوان كم يا أخوة كم يعني 9 كانت سنة 9 يعني يحتاج 13 و9 يحتاج 22 أو 21 سنة للإسلام. يعني كان 21 سنة يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه سبحان الله فيما بعد. فسبحان الله فالشاهد من هذا الحديث هو مسألة الضمان. فأخوة الصحيح أن الإنسان إذا أعطى لأحد شيئا أنه يعني يحدد هل هو مضمون أو أن يرجع له كما أخذ وإذا خرب في شيء أو كذا يصلحه. ولكن هذا الذي نجده اليوم من بعض الناس يأخذ منك الشيء ويرجعه هكذا حتى لو خربان ما يقول لك حتى فهذا فيه نوع من الظلم والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. يا أخو بارك الله فيكم صفوان نومية erzählte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم von ihm diese Schutzpanzer ausgeliehen hat zu Tag von Hunain. Hunain, das war ein Krieg zwischen Muslimen und den Leuten von Al-Ta'if. Der Prophet hat ihm jemanden geschickt. Der hat ihm gesagt, wir brauchen, du kannst uns diese ausleihen. Safwan sagte, oh Muhammad, ist das zwangmäßig, dass du willst mich enteignen? Der Prophet sagte ihm, nein, ich will das nicht zwangmäßig von dir nehmen. Aber das ist, was ich ausleihe, mit Garantie. Das heißt, ich garantiere dir, wenn etwas davon kaputt geht, dass ich dir den Wert gebe. Das Hadith bei Abu Dawud und Nisa'i und bei Al-Hakim. Safwan Nu'miyya war ein Führer von den Führern von Mekka. Der wollte den Islam nicht annehmen. Und nach Befreiung von Mekka ist er weiter als Nicht-Muslim geblieben. Und der Prophet hat ihn gelassen. Dann nach Befreiung von Mekka, das war im Jahre 9, wollten die Muslime Al-Ta'if befreien. Weil die Araber damals, die haben sich versammelt alle und sie wollten die Muslime angreifen. Es gab keine andere Methode, außer dass der Prophet sich verteidigt, indem der Prophet anfängt. Und die haben diese Schutzwesten oder Schutzpanzer gebraucht. Dann hat der Prophet Muhammad sallam Aynı person zu Safwan gesagt. Dann ihm so geht Safwan, weil Safwan der war, der hat viel Geld gehabt und der hat diese. Dann ich sag ihm, der Prophet will das von dir ausleihen, borgen. Der sagt, ist das sozusagen Zwang wie Raub? Der Prophet sagte nein. Das ist, wir wollen das von dir borgen, ausleihen. Und wenn etwas passiert, dann ist das garantiert, wir geben dir den Wert zurück. Nach dem Kampf waren einige Schutzwesten demoliert. Der Prophet wollte ihm das zurückgeben und wollte ihm sozusagen den Wert geben. Er hat ihm gesagt, nein, o Prophet Allahs, ich will jetzt den Islam annehmen. Subhanallah. 21 Jahre. 21 Jahre hat es gedauert, bis Safwan den Islam angenommen hat. Deshalb heute, manche Leute, die wollen, du redest mit einer Person jetzt und nach halber Stunde soll er den Islam annehmen. Subhanallah. Man muss Geduld zeigen, die Leute brauchen noch Zeit, damit sie verstehen, die Hidayah, die Rechtleitung von Allah. Aber schön ist hier auch dabei, Barakallahu fikum, diese Überlieferung, sogar wie der Prophet ihm gesagt hat, ich gebe dir den Wert zurück. Obwohl der Prophet eine Armee hat, der könnte das von ihm wegnehmen und ist ihm egal. Der Prophet hat Mekka befreit und Safwan war Gegner. So, er könnte das von ihm nehmen, aber nein. In unserer Region gibt es Gerechtigkeit. So aufpassen. Heutzutage, du gibst jemandem eine Sache und dann bringt er dir das kaputt zurück und der steckt das in deine Hand. Der sagt auch dir nicht, das ist kaputt. Okay, sag nur, das ist zerstört, demoliert, dass man weiß. Nein. Wenn du ihm sagst, was ist das? Er sagt dir, nein, ich habe dir das gegeben. Höge Allah uns bewahren. Aber ein Muslim fürchtet Allah. Und er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn sieht. Khair inshallah, wir stoppen hier. Barakallahu fikum. Wir stoppen hier. Damit wir das nächste Mal inshallah mit dem Buch von, oder mit dem Kapitel von Al-Ghasb. Das bedeutet, wenn jemand etwas von dem anderen gewaltmäßig genommen hat. Zwingend. Das reden wir drüber. Das nächste Mal, Barakallahu fikum. Wie schon gesagt, Barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern, auch im Internet und unsere Brüder hier, Lochu, Barakallahu fikum, غداً ما في درس لأنه موجود الخميس إن شاء الله من الساعة السابعة إلى الساعة تقريبا السابعة والنصف أو السابعة وأربعين دقيقة سيكون عند درس في شرح كتاب السنة وبعد صلاة العشاء نكمل في اللغة العربية بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. Der Unterricht fängt 19 Uhr an. Wir haben heute angefangen. Morgen gibt es keinen Unterricht, denn am Donnerstag werden wir 19 Uhr an mit der Erklärung von Buch von As-Sunnah von Ibn Abi Asim. Und dann, بارك الله فيكم, danach werden wir dann Isha-Gebet verrichten und danach, inshallah, machen wir arabische Sprache. So ist der Plan. Nicht vergessen, liebe Brüder und Schwestern, am 6. März ist Seminar in Leipzig. Am 6. März ist Seminar in Leipzig. Bitte auch die Admin, wenn du da bist, dass ihr ein Newsletter schreibt, bitte. Ja? Dass ihr ein Newsletter, Barakallahu fikum, schreibt. Am 6. ab 13 Uhr, inshallah, ist Seminar in Leipzig. Und am 7. ist in Erfurt. بإذن تعالى der Unterricht in Erfurt. Erfurter Moschee 7. nach Asr gewählt und 6. in Leipzig ab 13 Uhr. Morgen bin ich inshallah in Berlin. خير inshallah. بارك الله فيكم جزاك الله خير. Möge Allah سبحانه von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Morgen übrigens, übermorgen machen wir nicht